Ja, wie Sie wissen, lehre ich noch dieses Semester ganz ordentlich zu Ende. Aber es geht jetzt schon um meine Nachfolge. Die eingesetzte Berufungskommission, der ich natürlich nicht angehöre, weil wir ja keine Dynastien hier errichten. Diese Berufungskommission hat die Bewerbungen, die im Sommer eingegangen sind, gesichtet, geprüft und eine Reihe von Personen, die sich beworben haben, jetzt zum Vortrag nach Freiburg eingeladen. Das sind Hearings, nennen wir das. Und diese Hearings sind öffentlich. Das heißt, Sie können da alle hingehen, wenn Sie sich dafür interessieren, wer das werden könnte. Das betrifft Sie ja auch noch für Ihr weiteres Studium. Diese Hearings finden statt Mittwoch, 16.12., 8 bis 12.30 Uhr im Haus zur lieben Hand. Das Haus zur lieben Hand ist das Haus, wo das Frankreich-Zentrum drin ist, Löwenstraße 16, großer Saal. Und am Tag drauf, am Donnerstag, 17.12., 8 bis 11 Uhr, Hörsaal 3212. Und es ist auch schon bekannt, wer da alles, wie wir so sagen, vorsingen wird. Das finden Sie auf den Plakaten oben im Institut, an der Tür des Sekretariats und an der großen Glastür. Da sind die Personen und die Titel und die Uhrzeiten, zu denen Sie vortragen, alle aufgeführt. Da können Sie sich das notieren. Ja, das ist sozusagen, sind die Hearings diese Woche. Dann nächste Ankündigung, das Blatt kennen Sie hier schon, nämlich die Grundzügeklausur. Das ist jetzt ganz fix, nicht? Das ist nämlich morgen. Dann ist nämlich schon erstmal der erste Teil Grundzüge auch für Sie vorbei. Sie wissen alle, wo die Albertstraße 21 ist. Sie wissen alle, wo in der Albertstraße 21 der Hörsaal Rundbau ist. Und Sie wissen alle, wie man da reinkommt. Denn das rauszukriegen braucht einige Zeit, wenn Sie es nicht wissen. Manche versuchen das mit Google, aber ich bin sozusagen doch eher für Live-Begehungen rechtzeitig vorher. Ja, also, seien Sie pünktlich. Der Einlass beginnt sine tempore, also 13 Uhr, sofern der Hörsaal frei ist, was ich jetzt noch nicht abschätzen kann. Die Abgabe der Klausur ist dann um 15:45 Uhr die Abgabe, damit wir nicht mit den nachfolgenden Veranstaltungen im Raum ins Gedränge und in Kollisionen kommen. Ich hatte ja schon gesagt, was Sie alles mitbringen müssen. Auf jeden Fall müssen Sie Papier mitbringen. Genug. Und dann müssen Sie funktionierendes Schreibzeug mitbringen. Auch Ersatzschreibzeug. Weiß nicht, was Ihnen dann die Tinte ausgeht oder Kugelschreiber oder was Sie sonst alles haben. Dann bringen Sie mit Ihr Vorbereitungsblatt, auf die Sie die Sachen schreiben, die Sie sich nicht merken können. Und da immer wieder gefragt wird, ist der Unterschied zwischen einem Blatt und einer Seite ist der, dass ein Blatt aus zwei Seiten besteht, nämlich aus Vorder- und Rückseite. Nur weil immer nachgefragt wird. Dann bringen Sie auf jeden Fall mit Ihre Matrikelnummer. Wer schreibt alles mit? Es schreiben natürlich alle BA-Studierende mit, die sich beim Prüfungsamt angemeldet haben. Bisher gelten jetzt noch folgende Vorstreik-Bologna-Regelungen, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn Sie nicht antreten, gilt die Prüfungsleistung als nicht bestanden. Sie erhalten 0 Punkte. Wenn Sie krank werden, bringen Sie einen Attest von Ihrem Arzt bei, wenn Sie dann wieder gesund sind. Und vor allem, Sie stellen einen Antrag auf Rücktritt beim Prüfungsamt. Das ist ganz wichtig, sobald Sie wieder die Finger so klar haben, dass Sie den Antrag stellen können. Erasmus-Studierende, Studierende in internationalen Austauschprogrammen, schreiben bitte auch mit. Wiederholer der Grundzüge vom letzten Jahr schreiben bitte auch mit. Studierende, die einen Hörerschein erwerben wollen, schreiben bitte nicht mit. Die Klausur macht 50% der Prüfungsleistung in den Grundzügen in den Grundlagen der Soziologie 1 aus. Die anderen 50% sind der Kommentar, hatte ich schon mal gesagt. Ende Januar, Anfang Februar hoffe ich Ihnen sagen zu können, wie viel der möglichen Punkte Sie erreicht haben. Wer krankheitsbedingt an dem Klausurtermin nicht teilnehmen kann, bekommt einen extra Termin, wenn er oder sie wieder fit ist. Das stellt jeweils der Arzt dann fest, ob Sie fit sind oder nicht. Die Abmeldung von der Prüfung mit ärztlichem Attest machen Sie beim Prüfungsamt, habe ich schon gesagt. Und Sie informieren aber mich bitte davon, dass ich Bescheid weiß, wie es Ihnen geht und Ihnen dann auch gute Besserung wünschen kann. Noch ein Wort zu der Notenrechnung, weil das auch gefragt worden ist. 50% Klausur heißt, dass Sie auch mit einem guten Kommentar die fehlenden Klausurpunkte nicht ausgleichen können. Also, ich rate Ihnen in jedem Fall anzutreten und nicht irgendwie auf Wiederholungsprüfung zu spekulieren. Auch in anderen Fällen kann ich davon nur abraten. Denn die Wiederholungsprüfung besteht inhaltlich nicht aus denselben Aufgaben. Da Wiederholer mehr Zeit haben, bekommen sie dann ganz andere Aufgaben. Und dafür haben sie dann auch sehr wenig Zeit. Jedenfalls die Vorgaben sind so. Vor Ostern sagt Ihnen dann das Prüfungsamt, ob Sie durchgefallen sind. Und für die Wiederholungsleistung mit anderen neuen Aufgaben haben Sie dann 4 Wochen Zeit und werden erst nach 2 Wochen im neuen Semester erfahren, ob Sie Soziologie in Freiburg weiter studieren können oder nicht. Ob sich nun das Prüfungsamt in der Streikpause, die wir im Augenblick haben, eines anderen besinnt, was diese Regelung angeht, kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber generell gebe ich Ihnen einfach mal so den Tipp für die Zukunft. Wer darauf rechnet, sozusagen absichtlich beim ersten Versuch durch Nichterscheinen oder Nichtabgabe durchzufallen, um dann im zweiten Versuch besser dazustehen, der kann sich, finde ich, ganz schön verrechnen. Ja, also wenn Sie die, also Sie sollten vielleicht heute Abend nicht unbedingt noch irgendwas lernen und morgen auch nicht, Sie sollten sich entspannen, nicht so viel Alkohol trinken heute Abend, morgen einen schönen Spaziergang machen, wenn das möglich ist. Und wenn Sie dann im Hörsaal Rundbau sind, dann die Klausuraufgabe bekommen, dann lesen Sie sich die Geschichte erstmal in Ruhe durch. Werden Sie nicht nervös, wenn Sie die Schlüsselbegriffe nicht sofort finden, denn Sie wissen, die sind versteckt. Und wie Sie mich kennen, sind die auch gut versteckt, sodass Sie auch gucken müssen. Ne? Also erstmal entspannen und die Geschichte in sich aufnehmen. Und dann denken Sie daran, dass die erzählte Wirklichkeit immer mehr Dimensionen birgt, als man zuerst erwartet. Und es ist klar, wenn Sie doppelt so viel Zeit hätten, würden Sie doppelt so viel entdecken. Und wenn Sie dreimal so viel Zeit hätten, würden Sie dreimal so viel entdecken. Soziale Situationen sind, und das können Sie bei dieser Klausur lernen, sind ein unerschöpflicher Gegenstand. Jede soziale Situation ist unerschöpflich. Auch diese hier ist unerschöpflich. Also seien Sie nicht enttäuscht, wenn Sie das Gefühl haben, den Text nicht ausgeschöpft zu haben. Geben Sie einfach Ihr Bestes, das heißt Ihre Argumente, das ist Ihr Bestes, und zeigen Sie, dass Sie sich in diese Situation, in die Geschichte hineindenken können. Und ich verspreche Ihnen auf jeden Fall eine spannende, vielleicht auch vergnügliche Klausuraufgabe. Das ist. Gibt es noch Unklarheiten, die zu beseitigen sind vor der Klausur? Ja, wunderbar, nicht der Fall. Ja, wir machen weiter. In der letzten Stunde habe ich über Geld gesprochen. Wir sind ja im Teil B der Vorlesung Soziale Medien und darüber, welche heterogenen Mittelbereiche im modernen Allzweckgeld miteinander vermittelt und zueinander relativiert sind. Zahlungsmittel, Zwischentauschmittel, Mittel zum Wertemessen. Dann geht es heute weiter mit dem sozialen Medium Macht, wozu mir im Moment die Übersicht fehlt, die Sie aber hoffentlich alle haben. Hier, das ist sie weg. So ist es. Haben wir was zu? Ja. Nein. Ja, ist weg. Okay, also. Ich fange erstmal an mit Definitionen bzw. vielgesichtige Macht heißt, glaube ich, mein erster Punkt, den ich hatte. Ne? Ja, also zunächst mal Macht, das müsste man vorweg sagen, ist ein ganz anderes soziales Medium als Geld. Ganz anders. Und man könnte auf die Idee kommen, es sei in vieler Hinsicht das gerade Gegenteil von Geld. Macht. Und dass beide Medien irgendwie in völlig verschiedene Richtungen gehen oder aus verschiedenen Richtungen kommen, wie auch immer. Also als Antwort auf die Frage, was ist Geld, nicht wahr, können Sie Ihr Portemonnaie zücken und sagen, hier Das ist Geld, oder Sie zeigen den Kontoauszug. Das ist Geld. Geld ist sichtbar. Das ist entscheidend. Geld ist sichtbar. Was ist Macht? Was ist Macht? Ja, jetzt könnten Sie, was weiß ich, Ihr Taschenmesser rausholen und oder die Bombe aus der Tasche ziehen und sagen, guck mal hier, das ist Macht. Zugegeben, das ist zweifellos ein Machtphänomen. Aber eben auch nur eines. Nur eines. Macht, das ist mein erster Punkt, Macht hat viele Gesichter. Vielgesichtige Macht. Das Geld hat relativ wenige, gleichförmige, und die Herstellung von Geldderivaten ist auch ein komplizierter Prozess. Geld, das macht Berechnungen, Kalkulationen möglich. Können Sie ausrechnen auf Ihrem Konto, wie viel da übrig ist? Macht ist ganz anders. Macht ist nämlich seltsam unberechenbar, unkalkulierbar. Und entsprechend schwierig sind auch die Machtdefinitionen, die es gibt. Es gibt Berge von Definitionen, Macht ist und so weiter und so weiter. Und immer wieder kommt einer oder eine und sagt, aber das da, was da geschehen ist, das ist doch auch Macht. Das ist doch auch Macht. Es gibt einen kaum zu bremsenden Machtverdacht. Also den Verdacht, dass es bei diesem oder jenem, vielleicht auch ganz harmlosen Dingen, dass da irgendwie Macht im Spiel ist. Hintergründig, unsichtbar. Immer wieder zitiert finden Sie die Machtdefinition von Max Weber. Da heißt es, ich lese Ihnen das vor, Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Also, Macht ist eine Chance. Chance kommt aus dem Lateinischen, von cadere, fallen, insbesondere beim Würfelspiel, die Würfel fallen. Und passionierte Würfelspieler wissen das ja, dass das auch nur schwer zu kalkulieren ist, schwer berechenbar ist. Macht ist eine Chance. Aber, so Max Weber, Macht bedeutet jede Chance. Das heißt, nicht auf ein Spiel begrenzt, sondern Chance in vielen verschiedenen Spielen. Gleich viel, worauf die Chance beruht. Und dann gibt es sozusagen in dieser Definition sowas wie einen harten Kern, eben innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Also Macht ist nicht einfach dort, wo A mit seinem Willen Erfolg hat. Also offene Türen einrennen zum Beispiel ist kein Machtphänomen nach dieser Definition, sondern wo A hat die Chance, seinen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Macht es also etwas hier, was auch gegen Widerstreben durchgesetzt wird. Das hört sich relativ klar an, aber es ist ja gar nicht so einfach zu sagen, was denn Widerstreben ist. Also wo jetzt ein direkter, offener Widerstand da ist die Sache klar. Aber es gibt ja nicht nur diese Situation eines definitiven Gegenwillens. Nein, ich will das nicht. Sondern vielleicht irgendwie eine gewisse sich unbehaglich fühlen gegenüber dem anderen. Ja, der will da jetzt was. Oder vielleicht gibt es auch so ein unentschiedenes Hin und Her. Soll ich dem anderen nachgeben oder soll ich nicht nachgeben? Soll ich mich darauf einlassen? Soll ich mich nicht darauf einlassen? Ist das vielleicht so ein Quälgeist? Na ja, dann soll er halt oder so. Gegen Widerstreben ist nicht so einfach zu fassen. Passt vieles darunter. Und wenn wir Weber genau lesen, so ist das Durchsetzen des Willens selber nicht Macht, sondern Macht ist nur die Chance, dies zu tun. Also so klar diese drei Zeilen hier auch auf den ersten Blick aussehen, Macht ist schwer greifbar. Und Weber führt dies auch auf, wenn er sagt in der Fortsetzung, der Begriff Macht ist soziologisch amorph. Amorph. Und er fügt hinzu, alle denkbaren Qualitäten eines Menschen und alle denkbaren Konstellationen können jemand in die Lage versetzen, seinen Willen in einer gegebenen Situation durchzusetzen. Also der Begriff Macht ist soziologisch amorph. Amorph heißt gestaltlos, formlos. Der begriffliche Gegensatz zu amorph wäre kristallin. Geld ist ein kristallines Medium. Sie erinnern sich an Marx, Geldkristall, sagte er. Im Geldkristall sind viele differente Phänomene erstarrt, als Zweckgeld, die verschiedenen sozialen Situationen. Macht dagegen ist ganz anders, wie gesagt, ein amorphes Medium und von daher schwer zu packen. Beim Geld ist Wille und Widerstreben ganz präsent ausdrückbar. Sie sagen, nein, das kostet mir zu viel, zu teuer, für ein Drittel weniger würde ich es kaufen. Bei der Macht sind Wille und Widerstreben oftmals labyrinthisch verflochten miteinander. Ja, ich will Ihnen etwas vorlesen aus einem klassischen Text zur Machttheorie. Also ich sag mal, für mich ist das ein klassischer Text zur Machttheorie, den Mainstream-Soziologen leider kaum bekannt. Theorie ist eigentlich auch übertrieben. Es ist ein Handorakel, eine Sammlung von ungefähr 300 Lebensregeln, die ein sehr, wie soll man sagen, böser, frommer Mensch, der spanische Jesuitenpater Balthasar Gracian, sehen Sie mal, wie lieb der aussieht, Balthasar Gracian aufgeschrieben hat. Heimlich aufgeschrieben, heimlich. Man hat es versteckt. Das sind ganz interessante Lebensregeln. Das Handorakel des Balthasar Gracian, auch wenn Sie mal so ein paar Tipps haben wollen, ist gut zu lesen. Ich konzentriere mich jetzt auf die 26. Lebensregel, die lautet: Daumenschrauben für jeden finden. Und der Text heißt dann: Daumenschrauben für jeden finden, das ist die Kunst, den Willen anderer in Bewegung zu setzen. Es gehört mehr Geschick als Kraft dazu. Man muss nur wissen, wo der Hebel angesetzt werden kann. Es gibt keinen Willen, der nicht, je nach Geschmack, eigentümlich wäre. Alle sind Götzendiener. Einige der Ehre, andere des Geldes, die meisten des Vergnügens. Die Kunst besteht darin, den Götzen eines jeden zu erraten, um ihn dann auf diese Art in die Hand zu bekommen. Weiß man, was für jeden der wirksame Anstoß ist, so ist es, als besäße man den Schlüssel zu seinem Willen. Man muss auf die allererste Springfeder, auf das Primum mobile in ihm zurückgehen, welches jedoch nicht das Höchste seiner Natur, sondern meist dessen Niedrigstes ist. Denn es gibt mehr schlecht als wohlgeordnete Charaktere in der Welt. Jetzt muss man sein Gemüt bearbeiten, dann ihm durch ein Wort den Anstoß geben, endlich mit seiner Lieblingsneigung den Hauptangriff machen. So wird unfehlbar sein freier Wille schachmatt. Zitat Ende. Ja, meine Damen und Herren, das ist unser Ding hier. Die Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, das ist nicht automatisch so auf Knopfdruck zu machen. Man muss eben die passende Daumenschraube finden, sagt Gracian. Die Kunst besteht darin, den Götzen eines jeden zu erraten, um ihn auf diese Weise in die Hand zu bekommen. Und Sie wissen alle aus Ihrem eigenen Leben, dass das nicht einfach ist. Hier scheitert man nämlich häufig. Außerdem muss man sagen, sozusagen im Bildungsprogramm der gymnasialen Oberstufe, die Kunst des Gracian ist leider etwas verpönt heute. So, das ist auch so ein böser Text, ne? Und wenn diese Kunst verfällt, Menschen das nicht mehr können, die Geschicklichkeit versagt, dann stellt sich immer die Frage nach einfachen Lösungen. Und die einfachste Lösung, die heißt Gewalt. Das ist mein Punkt 2. Zweitens, Gewalt. Gewalt, das ist ein Gesicht der Macht, ein Gesicht der vielgesichtigen Macht. Und ich sage mit Bedacht eben ein Gesicht, denn ich habe große Zweifel an den Machttheorien, die der Gewalt immer den einzigen oder ersten Platz einräumen. Macht, Gewalt gleich. Das ist, da fehlt dann eine Menge. Also zunächst mal wäre es wichtig, überhaupt den inflationären Gebrauch des Wortes Gewalt etwas einzudämmen, zurückzunehmen. Wer jedes Gesicht der Macht mit dem Begriff Gewalt gleichschaltet, der nimmt sich ja selbst differenzierte Instrumente der Analyse aus der Hand. Wir brauchen erstmal einen speziellen Begriff für den Angriff auf den Körper. Auf den Angriff auf den Körper. Und hier gibt es eine dreifache Gewalt. Heute bin ich absolut unsortiert hier. Eine dreifache Gewalt, nämlich die Schmerzzufügung, die Verstümmelung und die Tötung. Das ist alles Gewalt, eine dreifache Gewalt, die sozusagen den Angriff auf den Körper umfasst. Zielscheibe von Gewalt ist der lebendige Körper. Und darauf würde ich sozusagen dieses Phänomen gerne eingrenzen wollen. Der menschliche Körper ist verletzbar und diese Tatsache ist durch nichts aus der Welt zu schaffen. Europäer wissen das schon lange, Amerikaner seit dem 11. September. Alle Panzerungen, Schutzvorrichtungen, die Menschen im Laufe der Geschichte erfunden haben, haben sich als unzulänglich erwiesen. Verletzungsmöglichkeit, Tötungsmöglichkeit des lebendigen Körpers ist gegeben und sie wird gegeben sein, solange überhaupt menschliche Körper existieren. Das ist eine ganz eminente Tatsache. Sie ist nicht zu übersehen. Und hinzu kommt nur noch ein weiteres, ja, wie soll man sagen, ganz unheimliches Phänomen. Gewalt ist jederzeit möglich. Jetzt hier kann einer anfangen, seinen Nachbarn zu verletzen. Gewalt kann immer ausbrechen. Das ist unheimlich. Wir finden eine sehr schöne und klare Formulierung zur Gewalt in einem Text, den Sie auch auf der Bücherliste haben, in Heinrich Popitz, Phänomene der Macht. Da ist ein ganzes Kapitel Gewalt drin. Sehr empfehlenswert. Also Gewalt kann immer ausbrechen. Und von daher wird Gewalt oft als irrational bezeichnet. Das finden Sie häufig. Wenn man dem noch genauer nachgeht, stellt man fest, für Gewalt fehlt es eigentlich nie an Gründen. Und der Hauptgrund für das Ausbrechen von Gewalt ist, mit soziologischen Augen betrachtet, von erstaunlicher Schlichtheit. Gewalt bricht aus, weil vorher irgendetwas geschehen ist, das selbst Gewalt war oder das als solches definiert wurde. Man sagt, das war Gewalt und antwortet mit Gewalt. Sie kennen das. Das ist bei kleinen prügelnden Kindern genauso. Ne? Der Erwachsene tritt dazwischen und fragt, was ist hier los? Nicht? Und dann kommen die Antworten. Nicht? Otto hat blöder Kerl zu mir gesagt, eine Beleidigung, da habe ich ihm eine runtergehauen. Nicht? Willi gibt zu Protokoll, vorher hat er mir mein Kuscheltier weggenommen, ne? Aber vorher hatte Willi Otto geboxt und davor war wieder was und davor war wieder was und so weiter. Und dann kommt diese Schicksalsfrage, wer hat denn angefangen? Wer hat angefangen? Ja, der andere hat immer angefangen, das ist doch logisch. Es haben immer die anderen angefangen. Das heißt, wenn wir solche Prozesse untersuchen, der Anfang, die erste Verletzung oder das, was als eine erste Verletzung definiert wird, das liegt irgendwo im Dunkeln, ist schwer zu eruieren, auch schwer Einigkeit darüber zu bekommen. Wenn man die Versöhnungskonferenzen in Südafrika oder in Ruanda, Burundi oder diesen Prozess sagen, wenn man da mal nach, wo kommt das eigentlich, das ist schwierig. Man könnte es vielleicht sogar noch ganz scharf pointieren und sagen, in dieser Hinsicht ist jede Gewalt eine begründete Gegengewalt. Man kann auch sagen, es gibt eigentlich nur Gegengewalt. Anders gesagt, Gewalt ist zirkulär, sie zirkuliert. Ein soziales Phänomen, was zirkuliert und zwar ursprungslos zirkulär. Gewalt folgt der Eigenlogik der Rache. Denkt man vielleicht an das Phänomen der Blutrache, das in einigen traditionellen Gesellschaften ja verbreitet ist. Nicht, dass heute der Sohn der Familie A von einem Mitglied der Familie B getötet worden ist, hat seinen Grund in einem vorgängigen Tötungsakt von B an A, weil vorher A B getötet hat und so weiter und so weiter. Seit Generationen geht das so und niemand weiß mehr, wer da eigentlich angefangen hat. Rache stellt einen unendlichen, endlosen Prozess dar. Seltsam ist das und dazu kommt noch etwas Seltsames. Diese Endlosigkeit von Gegengewalt ist irgendwie, wie soll man sagen, ansteckend. Gewalt steckt an. Gewalt zieht, wenn kein Mittel zur Beendigung greift, immer größere Kreise, wird immer heftiger. Wir sprechen dann von Eskalation. Gewalt eskaliert. Und früher oder später kommt anscheinend immer der Moment, wo auch der friedliebendste Mensch angesteckt wird, wo er Gewalt mit Gewalt antwortet. Sie merken, meine Damen und Herren, in diesen Prozessen ist sehr viel einfach ungeklärt. Aber vielleicht kann man auch mal überlegen, dass ja nicht ganz sicher ist, dass die Frage nach dem Ursprung der Gewalt zum Frieden führt. Es gibt viele Institute in der Welt, die sich mit Gewaltursachenforschung beschäftigen. Was machen sie? Ja, sie stoßen ja immer nur auf etwas Vorgängiges, was dann als Gegengewalt wieder definiert wurde. Darum sind ja auch die Definitionen von Gewalt so umstritten. Ist das noch nicht Gewalt oder schon Gewalt? Deshalb ist das ja ein heikles Thema, das zu definieren, den Gewaltbegriff zu definieren, genauso wie das Gewaltgeschehen zu definieren, das heißt zu begrenzen. Ich denke also, vielleicht tun wir gut daran, uns auf die Formen zu konzentrieren, mit denen Gesellschaften versuchen, diese Gefahr der Ansteckung in Grenzen zu halten. In einfachen Gesellschaften gibt es zahllose Normen dafür, die diese Ansteckungsgefahr mindern sollen. Einfache Gesellschaften dienen uns ja immer auch als Modellgesellschaften für moderne, komplexe Gesellschaften. Also zum Beispiel die Norm: Man soll die Berührung mit der mörderischen Wut meiden, will man nicht selbst in mörderische Wut verfallen oder getötet werden. Beides läuft ja letzten Endes auf das Gleiche hinaus, denn die erste Folge zieht fast immer die zweite nach sich. Es sind die Gebote der Berührungsvermeidung, vor allem natürlich dem fließenden Blut gegenüber. Und wenn man unglücklicherweise mit fließendem Blut in Berührung gekommen ist, so muss man sich reinigen. Das ist eine rituelle Reinigung. Man muss, Sie kennen den Spruch, seine Hände in Unschuld waschen. Waschen eben. Ne? Wirksamer ist vielleicht aber auch ein anderes Verfahren. Nicht einfach nur Berührungsvermeidung, also Entfernung vom Gewaltgeschehen, damit man nicht hineingezogen wird, sondern in umgekehrter Weise den Kreislauf der Verletzung kulminieren lassen, einem Höhepunkt zulaufen lassen in irgendeinem Objekt, was dann kaputt gehauen wird. Also das sagen wir, das ist die soziale Funktion des Destruktionsopfers. Der Begriff Opfer ist ja mehrdeutig, im Deutschen insbesondere. Mehrdeutig, beim Geld ist uns ja auch schon mal Opfer begegnet. Hier interessiert uns jetzt das Gewaltopfer, das destruiert werden soll. Die Gewalt, meine Damen und Herren, die sucht sich immer Opfer. Das ist ihre Bewegungsform. Ist das Opfer nicht greifbar, so müssen Ersatzopfer herhalten. Erreicht der in gewalttätiger Wut entflammte Mensch sein Gegenüber nicht, was macht er? Dann tobt er sich eben an den Dingen aus, die dazugehören. Ersatzopfer. Das ist sozusagen ein Prozess. Aber wenn dem so ist, dass Gewalt sich Opfer sucht, kann man sie vielleicht überlisten, indem man Ersatzopfer besonderer, heiliger Art vielleicht bereithält. Der Wunsch nach rächender Gewalt zielt auf den Nächsten, der einen verletzt hat, und hier kann er nie gestillt werden, ohne weitere Konflikte auszulösen. Wenn er aber auf ein heiliges Ersatzopfer geleitet werden kann, dann besteht die Chance einer Stillstellung der Rache. Allein so ein heiliges Opfer kann eben gefahrlos verletzt oder getötet werden, da es niemanden gibt, der sich dessen Sache zu eigen macht. Und da haben Sie die Wurzel der rituellen Praxis, die in vielen einfachen Gesellschaften vorhanden ist, nämlich das Tieropfer. Das Tieropfer, was dann geopfert wird. Das Tieropfer soll interne Gewalttätigkeiten besänftigen, weil es niemanden gibt, der sich die Sache des Tieres zu eigen macht. Es besänftigt und verringert das Ausbrechen von Gewalt. Tieropfer. Das frische Blut des geopferten Lammes ist heilig, und wenn es fließt, dann gibt es keinen Anlass zur Rache. Und das Opferlamm, das ist der Sündenbock, der diese Zirkularität der Verletzungen stillstellt. Das Opferlamm kann alles sühnen, und wenn Sie bei diesem Modell jetzt an den zentralen Mythos des Christentums denken, an das theologisch ausgedrückt jetzt Lamm Gottes, das Blut Christi, ein Opfertod, bei dem der Sündenbock alle Anlässe zur Rache und Gegengewalt besänftigt, dann haben Sie sozusagen auch für unsere Kultur einen ganz zentralen Punkt erreicht. Und wenn Sie das weiter interessiert, dieses Thema, dann kann ich Ihnen nur die Arbeiten von René Girard empfehlen, Das Heilige und die Gewalt. René Girard, wie Georges Dumézil, auch ein Erforscher von Mythen, eigenen und fremden Mythen. Ja, meine Damen und Herren, jetzt habe ich lange genug über Gewalt geredet. Sie haben eine Vorstellung von den unheimlichen Prozessen, die damit verbunden sind. Angriff auf den lebendigen Körper. Macht hat viele, viele Gesichter. Es gibt nicht nur Gewalt, sondern es gibt auch noch andere üble Dinge. Und die würde ich nun auch unterscheiden. Ich würde sagen, wir reden von Gewalt, reden wir, wenn es einem Angriff auf den lebendigen Körper handelt. Dann reden wir von Schäden, Angriff auf Güter. Menschen können sich Schaden zufügen, ohne sich körperlich zu verletzen. Das hat eine ganz andere soziale Dimension. Schädigung. In meinem Wortschatz gibt es auch keine Gewalt gegen Sachen, sondern es gibt Gewalt und Schädigung. Wenn A bei B die Scheibe einschmeißt, so hat B einen Schaden davon. Wenn A B einen Kredit verweigert, so hat B auch einen Schaden davon. Sie merken, juristisch wird das völlig verschieden bewertet. Juristisch ein Unterschied. Aber für Soziologen ist die Schadenszufügung auch dann eine, wenn sie juristisch erlaubt ist. Und wenn Sie mal mit offenen Augen durch unsere Gesellschaft gehen, werden Sie staunen, wie nicht nur unsere, sondern auch alle Gesellschaften sich eine ziemliche Bandbreite von gegenseitigen Schadenszufügungen zumuten. Das ist gar nicht mal so wenig. Also, wir reden von Gewalt, Angriff auf den lebendigen Körper, wir reden von Schädigung, Angriff auf Güter, und schließlich reden wir von Diskriminierung. Diskriminierung, was ist das? Das ist die Minderung sozialer Teilhabe. Das ist auch eine ganze Spannweite, die darunter fällt, von der Verweigerung der Aufnahme in Clubs, hier kommen Sie nicht rein, bis zur herabsetzenden Stigmatisierung, bis zur Entmündigung. Reicht das? Minderung sozialer Teilhabe. Entmündigung. Verlust bürgerlicher Rechte. Dabei findet kein Angriff auf Güter statt. Dabei findet kein Angriff auf den lebendigen Körper. Wir haben eine andere soziale Dimension, nämlich Minderung sozialer Teilhabe. Also, Gewalt, Schädigung, Diskriminierung sind drei Gesichter der Macht. Es gibt noch mehr, komme ich ja noch dazu. Alle drei können sporadisch auftauchen. Sie können sich steigern, sie können doppelt und dreifach angewandt werden. kumuliert werden, sich entzerren. Sie können an einer Stelle verschwinden, an einer anderen Stelle wieder auftauchen, amorph eben. Sie können exekutiert werden oder sie können sich auch im Raum der Fantasie sich austoben. Den Kollegen bringe ich um. Raum der Fantasie. Ja, jetzt habe ich aber auch die Übersicht wiedergefunden, die Sie aber auch haben. Wir haben geredet über vielgesichtige Macht. Wir haben geredet über Gewalt. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt. Zwischen der Anwendung und der Fantasie. Da liegt etwas, was man Drohung nennt. Und dazu komme ich jetzt. Zwischen der Anwendung, der Exekution von Gewalt und der Fantasie, den bringe ich um, liegt sozusagen die Drohung. Das ist ein ganz spannendes Phänomen. Mit Gewalt, Schädigung, Diskriminierung kann man drohen. Wenn du nicht, dann. Und so weiter. Und mit der Drohung geraten wir jetzt auf eine Zeitachse. Das ist ja die Formel für Drohung, die lautet: Wenn du das tust, dann tue ich dir das. Und das Geheimnis von Drohung besteht ja darin, dass zur Willensdurchsetzung gegen Widerstreben gar keine reale Aktion erforderlich ist. Die Androhung reicht schon. Und auch wenn es sich nun paradox anhört, Drohungen reduzieren Gewalt, Schädigung, Diskriminierung. Das ist die sozialhygienische Funktion von Drohungen. Sie treten nämlich der Logik der Drohung folgend nur exemplarisch ein, und das ist ein ökonomisches Prinzip. Was Gewalt, Schädigung, Diskriminierung angeht, so ist ihre Androhung immer etwas billiger als die verstreuten Situationen, in denen nicht gedroht wird, sondern gleich agiert wird. Sie wissen natürlich auch, dass Drohungen riskant sind. Beide Seiten können sich nämlich verkalkulieren. Die Drohung kann ins Leere laufen und die Fügsamkeit gegenüber der Drohung kann sehr voreilig erfolgen. Das ist riskant, aber wie riskant es auch immer ist, Drohungen schaffen in jedem Fall einen Zeitgewinn. Das ist ihre Ökonomie. Aber Sie werden auch beim Nachdenken merken, es ist wiederum eine ganz andere Ökonomie als die Ökonomie des sozialen Mediums Geld. Funktioniert ganz anders. Geld ist ein Medium für viele Zwecke, das hatte ich letztes Mal ausgeführt. Bei Drohungen ist aber gar nicht von vornherein auszumachen, welches Mittel denn letztlich zum Zuge kommt. Der eine Zweck, seinen Willen durchzusetzen, kann viele, viele Mittel in Betracht ziehen. Um es nochmal gegenüberzustellen, für das Geld gilt relative Einförmigkeit des Mittels, relative Pluralität der Zwecke. Für das Medium Macht gilt plurale Mittel für den je einen Zweck. Das ist genau spiegelbildlich, Geld und Macht. Ja, das macht nun die Kalkulation in Drohsituationen so kompliziert. Hat der Drohende überhaupt das Mittel zur Verfügung, mit dem er droht? Beispiel Bildungsstreik. Haben Sie überhaupt das Mittel gehabt, mit dem Sie drohen? Gibt es einen Bluff? Ist das ein Bluff gewesen vielleicht? Oder droht mir der andere mit etwas, was er hat, aber mit dem er, was er in der Hinterhand hat, aber mit dem er jetzt gar nicht droht? Ist da eine Stufung vorhanden? Und dann natürlich, wird er seine Drohung wahrmachen? Räumung des Auditorium Maximum mit Polizeigewalt, um mal so aktuelle Beispiele zu nennen. Wird er sie wahrmachen? Oder sind da irgendwelche Kalkulationen oder Hemmungen da, die ihn nun zurückhalten werden? Etwa Bindung an Normen. Oder vielleicht einfach bloß Feigheit. Gibt es ja auch. Drohsituationen sind unkalkulierbar. Plötzlich bekommen nämlich die unscheinbarsten Elemente eine Bedeutung. Nicht? Mein Lieblingswestern ist es dann ja so, nicht zufällig scheint gerade jetzt die Sonne ihm prall in die Augen. Irgendetwas lenkt ab. Es gibt kontingente Umstände, die bieten Vorteile und Nachteile. Mittel, auf die man setzt, können versagen und es gibt das unendliche Terrain von Listen und Fallenstellerei. Nicht auch der stärkste Bedroher muss damit rechnen, eben überlistet zu werden. Da gibt es schöne Geschichten. Zum Beispiel hat ja Odysseus, der Held der westlichen Welt, den übermächtigen Riesen Polyphem geblendet, dass er nicht mehr gucken konnte. Der Riese verlangt Antwort. Er brüllt über die Insel: Wer hat mich geblendet? Odysseus hält sich, obwohl er nicht unbedingt Grundzüge der Soziologie mitbekommen hat, an die Reziprozitätsnorm. Eine Frage muss beantwortet werden, das gehört sich so. Und was sagt er dem Riesen? Dem Riesen sagt er: Mein Name ist Niemand. Und der Riese droht Odysseus, er will die anderen Riesen informieren, wer ihm da Gewalt angetan hat, und ruft nun laut: zu Hilfe, niemand hat mich geblendet. Unendliches Terrain der Listen. Also Drohungen schaffen einen Zeitgewinn, aber sie vermehren die Kontingenz. Man hat etwas Zeit, aber man kann nicht sicher sein, ob es nicht doch ganz anders kommt. Ja, Gewalt, Schädigung, Diskriminierung, da gibt es immer absolute Grenzen, wo keine Steigerungen mehr möglich sind. Die Tötung, das ist die Grenze der Gewalt. Mehr ist nicht drin als töten. Verhungern lassen, das ist die Grenze der Schädigung. Entzug der Lebensmittel, Schaden, dass nichts mehr zu beißen da ist. Verhungern lassen. Totaler Ausschluss aus der Gesellschaft, das ist die Grenze der Diskriminierung. Dann mehr geht da nicht. Gewalt, Schädigung, Diskriminierung, die haben solche absoluten Grenzen. Die Androhung nun von Gewalt, Schädigung, Diskriminierung hat keine solche Grenzen. Sie kann andauern und sie kann auch erneuert werden. Aber eben, in Klammern immer dazu gedacht, sie ist kontingent kein sicheres Mittel. Die Drohung enthält eine Öffnung. Wer droht, stellt den anderen ja vor eine Wahl, vor Alternativen. Wenn jetzt solche Drohungen sicher werden sollen, was muss man machen? Man muss die Wahlmöglichkeiten des Bedrohten einschränken, reduzieren. Es gibt nämlich keine andere Stelle, an der man die Kontingenz von Drohungen verringern kann. Der Drohende muss darauf setzen, dass der Bedrohte seine Wahl einschränkt. Er muss eben eine Stelle finden, wo der andere nicht wählerisch ist. Eine Stelle, wo der andere sagt: Also diese Möglichkeit, diese Wahlmöglichkeit scheidet für mich aus. Das kommt für mich nicht in Frage. Das steht für mich nicht zur Disposition an Handlungsalternativen. Nicht? Sie erinnern sich an Gracian. Nicht? Die Kunst besteht darin, den Götzen eines jeden zu erraten, um ihn auf diese Weise in die Hand zu bekommen. Götzen, nicht? Die stehen bekanntlich nicht zur Disposition. Also die Riskanz der Drohung verringert sich in dem Maße, in dem der Bedrohte seine Wahlmöglichkeit einschränkt. Ja, warum? Weil er, wie wir sagen, nicht zur Disposition stehende Interessen hat. Nicht? Die Drohung erhält so eine sichere Chance, Erfolg zu haben. Und Macht erhält dann ein anderes Gesicht. Es entsteht so etwas wie ein Machtzustand oder Machtzustände. Machtzustände. Zum Beispiel so etwas wie Herrschaft. Das ist ein Zustand. Wenn der Bedrohte seine Wahlmöglichkeiten einschränkt und sagt: Nein, das kommt für mich nicht in Frage. Ich erschieße ihn jetzt nicht oder ich mache jetzt das nicht, weil dann schade ich mir selbst in meinen Interessen und so weiter. Wenn er Interessen hat, die nicht zur Disposition stehen, dann wird die Kontingenz reduziert, würde Luhmann sagen, und es entstehen Zustände. Oder wie Max Weber das formuliert hat an einer Stelle, ich zitiere: Ein bestimmtes Minimum an Gehorchen wollen, also Interesse, Äußerem oder Innerem am Gehorchen, Interesse, Äußerem oder Innerem am Gehorchen, gehört zu jedem echten Herrschaftsverhältnis. Also es muss ein Interesse am Gehorchen da sein. Ein Minimum an Interessen geben, die eben nicht zur Disposition stehen, wo ich dann sage, na dann gehorche ich lieber. Lieber gehorchen. Ja? Dann entsteht so etwas wie ein Machtzustand, eine Selbsteinschränkung des Bedrohten, eine Selbsteinschränkung der Wahl durch Interesse. Und was ist Interesse? Interesse ist natürlich der Gegensatz zu einer Haltung, in der alle Alternativen gleich wählbar sind. Wenn alle Alternativen gleich wählbar sind, dann hat man da kein besonderes Interesse. Es kann so sein oder so sein. Es ist dann gleich wählbar. Kein Interesse. Interesse heißt eben, es ist nicht alles egal, aufs Spiel zu setzen in dieser Situation. Interesse ist auch der Gegensatz zur Turbulenz der Leidenschaften, der Wut, der Heftigkeit. Interesse zügelt nämlich die Leidenschaften. Nicht? Wer von Leidenschaften ergriffen ist, von Wut, der haut das in Klump alles, denkt natürlich nicht an den nächsten Tag. Aber der, der ein Interesse hat, der denkt an den nächsten Tag. Ja, Drohung, von der Drohung zu Machtzuständen. Häufig finden Sie auch Formulierungen in der Literatur, wo gesagt wird, Macht verfestigt sich zur Herrschaft oder Macht kristallisiert zu Herrschaft. Oder es gibt Positionierungen von Macht, also solche Verfestigungen, Positionen. Das sind alles Formulierungen, die auf diesen Sachverhalt zielen. Aber genauer wird es natürlich, wenn man sagt, die Drohungen des Drohers verknüpfen sich mit den Interessen des Bedrohten. Das ist die Verknüpfung. Die Drohungen des Drohers verknüpfen sich mit den Interessen des Bedrohten. Wir sind ja bei Macht als einem sozialen Medium. Wer droht, schafft Zeitgewinn. Wer Interesse hat, denkt an den nächsten Tag. Und hier entsteht eben ein Zustand, das heißt ein Verhältnis auf Zeit. Machtzustände. Ja, Machtzustände haben auch einen Aspekt, den wir als Organisation bezeichnen. Nicht Organisation, aber auch ein wichtiger Begriff in der Soziologie, das ist ein Verbund von Machtbeziehungen, eine Organisation, die von Interessen dominiert werden. Nicht die Mitglieder einer Organisation haben ein Interesse am vorgestellten Ziel, am Sinn der Organisation und im Interesse dieses Interesses reißen sie sich eben zusammen, sie fügen sich den Hierarchien und erdulden bisweilen beträchtliche Abhängigkeiten. Organisiertheit, das effektiviert solche Machtzustände, effektiviert die Machtzustände. Mit den einzelnen Machtzuständen mache ich nach der Pause weiter, aber eines merken Sie schon, der soziologische Machtbegriff ist viel, viel umfassender als der, der oftmals in der Politikwissenschaft verwandt wird. Die Politikwissenschaft konzentriert sich natürlich sehr stark auf politische Macht. Wir in der Soziologie entdecken auch in den privaten und geselligen Situationen so etwas wie Machtverhältnisse. Und manche Soziologen sind der Auffassung, dass Macht überhaupt ein fundamentales Medium darstellt, gerade weil es sich überall so amorph einklinken kann. Macht kann man ja auch als Umschreibung dafür nehmen, dass Menschen als gesellschaftliche Wesen grundsätzlich voneinander abhängig sind und dass jedes Medium natürlich auch Machteffekte enthält. Wir reden ja auch von der Macht des Geldes, von der Macht der Liebe, von der Macht der Wahrheit. Und Sie merken, in der Systematik sozialer Medien stecken eben doch noch eine ganze Menge Probleme. Ich habe jetzt in dieser Vorlesung erstmal Macht mit Geld, Sympathie, Wahrheit auf einer Ebene gleichgeordnet. Man könnte auch sagen, vielleicht Macht ist viel, viel grundlegender und Geld und Sympathie und Wahrheit sind der Macht nachgeordnet. Müsste man alles überlegen, ist offen. Das will ich auch gar nicht weiter diskutieren, ich mache nur darauf aufmerksam. Jetzt machen wir erstmal Pause. Und dann geht es weiter mit den Machtzuständen.